Einheit 8. A. Übung 2a. Frau Sohr, was ist wichtig am ersten Arbeitstag? Worauf muss die Firma achten? Für den ersten Arbeitstag gibt es keine allgemeinen Regeln. Und für neue Mitarbeiter ist er je nach Firma sehr unterschiedlich. Man muss auch den Unterschied zwischen kleinen Firmen mit wenigen Mitarbeitern und großen Firmen mit sehr vielen Mitarbeitern berücksichtigen. In kleinen Firmen ist der erste Arbeitstag von neuen Mitarbeitern oft weniger geregelt als in großen Firmen. Trotzdem gibt es einige Dinge, die in allen Firmen gelten sollten. Können Sie uns das genauer erklären? Gerne. Wichtig ist zuerst, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens oder die Vorgesetzte den neuen Mitarbeiter empfängt und ihn begrüßt. Dann sollte der neue Mitarbeiter einen festen Ansprechpartner bekommen, an den er sich mit Fragen wenden kann. Und das ist alles? Nein. Der neue Mitarbeiter sollte auch allgemeine Informationen über die Hausordnung oder die Dienstvorschriften bekommen. Was ist noch wichtig? Alle Unterlagen, die die Firma von dem neuen Mitarbeiter braucht, werden eingesammelt und an die Personalabteilung weitergegeben. Anschließend erhält der Mitarbeiter einen Schlüssel und einen Mitarbeiterausweis und seine Dienstkleidung. Außerdem brauchen neue Mitarbeiter Orientierung. Orientierung? Was meinen Sie damit? Der Vorgesetzte oder Kollegen sollten eine Führung durch die Firma machen und neuen Mitarbeitern zum Beispiel zeigen, wo die Kantine und die Teeküche sind. Außerdem ist es wichtig, dass neue Mitarbeiter die Regeln für die Arbeitszeit kennenlernen, also zum Beispiel, wann die Kernarbeitszeit ist, wo alle Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz sein müssen und wann die Gleitzeit beginnt und aufhört. Außerdem sollten sie die Regeln für Pausen kennenlernen. Und der Arbeitsplatz? Danach zeigt der Vorgesetzte in der Abteilung dem neuen Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz, erklärt ihm zum Beispiel in einer Fabrik die Geräte und Maschinen. Der Vorgesetzte stellt dann dem neuen Mitarbeiter auch die Arbeitskollegen vor. Und wann geht es dann richtig los mit der Arbeit? In der Regel werden neue Mitarbeiter eingearbeitet. Das heißt, sie müssen Routine bekommen, damit sie ihre Aufgaben gut erledigen können. Schon am ersten Tag sollten Sie eine leichte Aufgabe bekommen, die Sie lösen müssen. Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie dann die Kollegen oder den Ansprechpartner fragen.